Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Der Planet Mars war schon immer gut für Science-Fiction-Mythen. Dass dort nicht die grünen Marsmännchen wohnen, ist schon länger klar. Und man kann es heutzutage sogar beweisen. Mit Hilfe moderner Raumfahrttechnik kann man die Marsoberfläche sehr genau betrachten und dadurch auch mehr erfahren über die Geschichte unseres Sonnensystems. Anflug zum Mars Wallis. In rund 250 Kilometern Höhe gleitet die Sonde Mars Express über eine zerklüftete Landschaft, in der zahllose tiefe Einschlagkrater klaffen. Zwischen ihnen schlängelt sich ein Tal entlang, durchgräbt förmlich die rote Planetenoberfläche. Das ist ein riesiges Tal, 1000 Kilometer lang und am Schluss dann auch mindestens 100 Kilometer breit, tiefer an die 5 Kilometer. Heißt also ein Grand Canyon von gewaltigem Ausmaß auf dem Mars. Planetenforscher Professor Ralf Jaumann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin hat Mars Wallis genau untersucht. Das verästelte Tal, seine tiefen Rinnen und die teils steil nach unten abfallenden Hänge müssen durch gigantische Wassermassen geformt worden sein, erzählt er. Das Erstaunliche: Dieser Entstehungsprozess ist auch von unserer Erde bekannt. So ein Tal fängt auf dem Mars genauso an wie auf der Erde. Das ist ein kleiner Rinnsal hoch in den Bergen. Und dann wird er immer größer, kriegt immer mehr Zuflüsse und wird dann immer breiter, weil die Menge des Wassers und die Erosionskraft immer zunimmt. Und dort, wo es dann in das Flachland reinging, am Ende dieses Tals war die Erosionskraft am größten und dort ist das Tal dann auch am breitesten. Entstanden ist Mars Wallis in der Frühphase des Planeten. Damals gab es noch viel flüssiges Wasser auf dem Mars, sagt Ralf Jaumann. Diese Täler sind sehr, sehr alt. Sie sind ungefähr um die 3,7 bis 3,9 Milliarden Jahre alt. Das war genau die Phase, in der auf dem Mars sozusagen sehr, sehr große Fluten stattgefunden haben. Das Gebiet, das erodiert wurde von diesen Fluten, ist noch älter. Das ist also so um die 4 Milliarden Jahre alt. So alte geologische Regionen wie Mars Wallis ermöglichen Rückblicke auf eine Zeit, als die Planeten unseres Sonnensystems noch jung waren. Auf der Erde sind diese Spuren wegen der Plattentektonik längst verschwunden. Denn die großen Kontinentalplatten unserer Erde verschieben sich ständig, stoßen dabei teilweise auch aufeinander. Die Folge: Auf unserem Planeten wurden seitdem ganze Landmassen verschluckt, Ozeane geformt, neue Kontinente gebildet und Gebirge aufgetürmt. Auf dem Mars gibt es diese Plattenbewegungen nicht, sagt Planetenforscherin Dr. Stefanie Musiol von der Freien Universität Berlin. Mars Wallis und zahlreiche andere imposante Regionen sind dadurch erhalten geblieben. Alles, was auf der Oberfläche in den letzten Milliarden Jahren passiert ist, kann man heute noch sehen. Also diese Prozesse, zum Beispiel Flusstäler entstehen, Einschlagkrater entstehen, Vulkane, ganz viele tiefe Canyons, also verschiedene Oberflächenstrukturen, die vor sehr, sehr langer Zeit entstanden sind, sind auch genau so, wie sie damals entstanden sind, heute noch zu sehen auf der Marsoberfläche. Erkennen lässt sich so auch, dass der Mars in der Frühphase unseres Sonnensystems vor rund 4 Milliarden Jahren einem gewaltigen Bombardement aus dem All ausgesetzt war. Meteoriten rasten auf die Planetenoberfläche hinab, schlugen ein, hinterließen gewaltige Krater. Und diese Krater übersäen bis heute den roten Planetenboden. Der Mars hat somit eine markante geologische Oberfläche. Besonders charakteristisch ist für sie auch die rote Farbe. Sie prägte den Beinamen des Mars als roter Planet. Gebildet wird sie durch Eisenoxidstaub, der sich über den gesamten Planeten zieht und ihn tiefrot erscheinen lässt. Solche chemisch-geologischen Erkenntnisse lassen sich heute problemlos herleiten, auch dank der Sonde Mars Express, die mit ihrer Kamera den Planeten großflächig fotografiert und so faszinierende Einblicke ermöglicht. Aus rund 250 Kilometern Höhe fällt der Blick von der Raumsonde auf eine weitläufige Marsregion. Mehrere Vulkane ragen hier in den Himmel. Die Hänge steigen teils steil empor. An ihrer Spitze öffnen sich kreisrunde und tiefe Schlote. Aus ihnen haben die Vulkane einst glühendes Magma auf die Marsoberfläche gespien. Wir blicken hier auf eine der größten Vulkanprovinzen auf dem Mars, die Tharsis-Region. Das ist mit Abstand eigentlich die größte vulkanisch früher aktive Region auf dem Mars, mit einem Durchmesser, der fast ein Drittel des Planetendurchmessers beträgt. Die Tharsis-Region erstreckt sich über eine Fläche, die fast so groß ist wie Europa. Von Bord der Raumsonde kann man die enormen Dimensionen der einzelnen Vulkane erahnen. Unter ihnen ist auch ein wahrer Gigant, der in die Marsatmosphäre ragt. Bei diesem Vulkan handelt es sich um Asklepios Mons. Das ist einer von drei sehr großen Vulkanen, die in der Tharsis-Region innerhalb einer Linie angeordnet sind, die drei Tharsis-Vulkane. Und dieser Vulkan Asklepios Mons hat eine Höhe von ca. 15 Kilometern, ist also fast doppelt so hoch wie der Mount Everest. Auf dem Mars gibt es auch den höchsten Berg des Sonnensystems, den 26 Kilometer hohen Vulkan Olympus Mons, der die 8000er Berge auf unserer Erde fast klein erscheinen lässt. Lange Zeit sind diese Vulkane aktiv gewesen. Sie sind ausgebrochen, haben Lava verströmt. Zusammen mit den Meteoriteneinschlägen und den Wasserbewegungen haben sie so entschieden dazu beigetragen, wie die Marsoberfläche heute aussieht, sagt Ernst Hauber, Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Vulkanismus war ein wichtiger Prozess auf der Oberfläche des Mars, und zwar wahrscheinlich über die gesamte Historie des Planeten, also angefangen vor mehr als 4 Milliarden Jahren und vermutlich bis in die allerjüngste Vergangenheit. Man hat noch keine neuen Ausbrüche beobachtet, man kann aber auch keineswegs ausschließen, dass es in naher oder ferner Zukunft wieder welche geben könnte. So ein Vulkanausbruch ließe sich mit der Kamera an Bord von Mars Express vermutlich gut beobachten, sofern nicht dabei die ausgestoßene Asche die Sicht verschleiern würde. Ohnehin sind Staub- und Sandpartikel in der Atmosphäre ein Problem auf den Fotos. Die Bilder zeigen dann die Staubwolken, die den Blick auf Vulkane, Krater und Flussläufe verhindern. Und auch große Wolkenfelder können die Sicht auf die Planetenoberfläche für die Kamera unmöglich machen. Gute Fotos brauchen daher vor allem eins: klares Wetter auf dem Mars. Mars hat eine Atmosphäre, die ist zwar sehr dünn, erlaubt aber trotzdem Wetterphänomene. Wir haben also ein Wetter, und es gibt sogar Wetterberichte für den Mars. Das Wetter ist gekennzeichnet durch Staubstürme im schlimmsten Fall, die globale Ausmaße erreichen können. Aber selbst wenn kein Staubsturm ist, gibt es Wetter. Wir haben also Windmuster, die sich sehr über den Tag hinweg und über viele Tage hinweg ähneln. Windgeschwindigkeiten können sehr hoch werden, einige 10 Meter pro Sekunde. Allerdings ist die Kraft dieser Winde nicht sehr stark, weil die Atmosphäre so dünn ist. Und noch etwas ist nötig, um von der Marsoberfläche scharfe Fotos zu machen. Die exakte Position der Kamera im Weltraum muss bekannt sein. Genauso wie die geografischen Koordinaten der Regionen auf dem Mars, die auf den Fotos abgebildet sind. Es ist im besten Fall Zentimeterarbeit auf einem Planeten, der sich ständig bewegt. Die genaue Bahn des Mars lässt sich dabei so exakt bestimmen, dass selbst kleine Fahrzeuge auf seiner Oberfläche sicher landen können. So wie der NASA-Rover Curiosity, der seit 2012 über den roten Planeten fährt. Auch die Position der Raumsonde über dem Planeten wird genau berechnet. Dadurch können die Forscher Höhe und Ausmaß der Vulkane, Täler und Schluchten auf dem Mars exakt bestimmen. Die Kamera fotografiert die Marsoberfläche dafür aus verschiedenen Winkeln, zeichnet sie also dreidimensional und in Farbe auf, erläutert Ernst Hauber. Das Instrument ermöglicht uns, die Oberfläche in 3D zu sehen. Wir können also sogenannte digitale Höhenmodelle aus den Stereobildern konstruieren. Wir können das Relief der Oberfläche genau vermessen und wir können über die Farbe auch Hinweise über die Zusammensetzung der Oberfläche gewinnen. Auch kleine Regionen auf der Marsoberfläche lassen sich so untersuchen. Dr. Christoph Groß vom Institut für Planetengeologie der Freien Universität Berlin sitzt vor einem Monitor und bearbeitet ein aktuelles Bild der Stereokamera. Auf ihm ist ein Einschlagkrater zu sehen, der im durch Eisenoxidstaub rot verfärbten Planetenboden klafft. Mit einem digitalen Geoinformationssystem wertet Christoph Groß das Bild jetzt aus. Ich greife in dem Informationssystem auf ein Tool zurück, also einen kleinen Zeiger hier, das ist ein kleiner Messbalken, und klicke dann auf den östlichen Teil des Einschlagskraters und ziehe sozusagen das Lineal rüber auf die andere Seite und bekomme dann die Anzeige, wie viel Meter der Krater im Durchmesser hat. Rund 4300 Meter breit ist der noch namenlose Krater durchschnittlich. Es ist eines von den zahlreichen Bildern, die es mittlerweile vom Mars gibt. Seit dem Missionsbeginn Ende 2003 hat die Kamera an Bord bereits 98% der Planetenoberfläche aufgenommen, mit einer Auflösung von bis zu 20 Metern pro Bildpixel. Aus den Bildern erstellen die Forscher schließlich detaillierte Karten der Marsoberfläche, erzählt Planetengeologe Ernst Hauber. Der Beitrag der HSC-Kamera zum heutigen Wissen über den Mars ist die großräumige topografische Kartierung der Marsoberfläche. Kein anderes Instrument ist dazu in der Lage und keines wird auch in Zukunft dafür konzipiert sein. Wir werden also mit Mars Express einen Datensatz schaffen, mit dem man über Skalen von 10 Metern hinweg das Relief der Oberfläche sehr genau bestimmen kann. Für rund 40% der Marsoberfläche gibt es mittlerweile Karten, die Täler, Berge und Einschlagkrater zeigen. Darunter ist auch eine Karte, die den 102 Kilometer großen Krater Neukomm abbildet, der im südlichen Marshochland liegt. Von Bord der Raumsonde fällt der Blick in den fast kreisrunden Einschlagkrater. Seine Wände fallen steil hinab, münden schließlich in einer weitläufigen und flachen Ebene, dem Kraterboden. Das ist ein großer Einschlagskrater, das muss also ein gewaltiges Projektil gewesen sein, das diesen Einschlagskrater gemacht hat. Allein der Kraterboden spannt sich über eine Fläche, die im Durchmesser größer ist als die Entfernung zwischen München und Ingolstadt. Von Bord der Raumsonde lassen sich auch die zerklüfteten Kraterhänge erkennen, die teils von einer weißen Schicht überzogen sind. Ralf Jaumann. Wir sehen sehr, sehr viel glaziale Ablagerungen. Das heißt also, dort müssen durchaus Vereisungen stattgefunden haben. Wir sehen auch in den Kraterrändern Dinge, die möglicherweise auf Wasserbewegungen hindeuten, was möglicherweise mit dem Eis zu tun hat, da es wahrscheinlich jahreszeitlich zur Aufschmelzung kam, sodass der Schnee an den Rändern geschmolzen ist und ins Innere geflossen ist. Seit dem Beginn der Mission haben die Forscher zahlreiche solcher Hinweise auf Eis und Wasser gefunden. In der Frühphase des Planeten gab es demnach Flüsse, Seen, sogar kleine Meere. Sie haben zusammen mit den Einschlagkratern die Oberfläche des Planeten geformt. Und diese lässt sich heute sehr detailliert studieren, auch dank der Sonde Mars Express, die in rund 250 Kilometern Höhe den Planeten in 8 Stunden einmal umrundet. Die Daten von Mars Express brachten dabei in den vergangenen Jahren einige Überraschungen, auch was die Existenz von Wasser betrifft. Man hat früher immer gedacht, das Wasser war nur in der frühen Zeit vorhanden. Wir haben inzwischen auch festgestellt, dass wir in manchen Gegenden nicht mehr diese gewaltigen Mengen von Wasser oder Spuren finden, aber es ist trotzdem da. Das ist auch etwas, was man so noch nicht gedacht hat. 2018 wurde sogar ein ganzer See mit flüssigem Wasser entdeckt. Er ist rund 20 Kilometer lang und unter einer dicken Eisschicht verborgen. Eine erstaunliche Erkenntnis. Fest steht aber auch, im Vergleich zur Frühphase des Planeten sind heute nur noch geringe Mengen vorhanden, denn das meiste Wasser ist mittlerweile verschwunden. Das könnte auch an der Atmosphäre liegen, die sich dramatisch verändert hat. Heute ist sie dünn, liefert kaum Sauerstoff. In der Frühphase hingegen muss sie wesentlich dichter gewesen sein. Doch dann kam es zu einem gravierenden Wandel auf dem Mars, erzählt Ernst Hauber. Wir gehen davon aus, dass es vor ungefähr 4 bis 3,5 Milliarden Jahre, die Details sind unbekannt, einen sehr einschneidenden Wandel im Marsklima gegeben hat. Und zwar von früheren, feuchteren und wärmeren Bedingungen zu dann nachfolgend kälteren und trockeneren Bedingungen. Das sieht man zum Beispiel, weil man später fast keine Bildung von Tälern mehr hat, durch die flüssiges Wasser geflossen sind. Warum es zu dem Klimacrash kam, ist bis heute unbekannt. Doch seitdem ist der Mars ein wüster Gesteinsplanet. Auch das konnten die Bilder der hochauflösenden Kamera an Bord von Mars Express eindrucksvoll zeigen. Mehr als 18.000 Mal hat sie den Planeten seit 2003 bereits umrundet, dabei unzählige Fotos gemacht. Aus ihnen sind unter anderem mehr als 1.000 hochauflösende Bilder und Videos entstanden, auf denen die zerklüftete Marsoberfläche detailliert zu sehen ist. Mars Express ist damit für die Geschichte der Marsforschung wegweisend. Ihren ersten Höhepunkt erlebt die Marsforschung bereits im Jahre 1965. Die amerikanische Raumsonde Mariner 4 gelangt nach 8-monatigem Flug zum roten Planeten, gleitet am Mars vorbei und schießt 22 Fotos. Eine Sensation. Mariner 6 und 7 liefern im Jahr 1969 dann bereits 200 Bilder. 1971 schließlich landet das erste Raumfahrzeug auf dem roten Planeten, genannt Mars 3. Das Zeitalter der Marsforschung mit Raumsonden erreicht damit einen vorläufigen Höhepunkt. Der nächste Höhepunkt der Marsforschung bestand Mitte der 70er Jahre in der Viking-Mission. Es war eine Doppelmission mit jeweils einem Orbiter und einem Lander. Das war die Mission, die bisher als einzige Instrumente an Bord hatte, mit denen man aktiven Stoffwechsel hätte entdecken können. Es war also ganz gezielt eine Mission zur Suche nach Leben auf dem Mars. Die Ergebnisse damals wurden insgesamt als negativ beurteilt. Man ging mit der Erkenntnis aus der Viking raus, dass es keine organischen Bestandteile und keinen Stoffwechsel auf dem Mars gibt, weswegen nach Viking erstmal eine Ruhephase in der Marsforschung eintrat. Das hat sich dann erst wieder Mitte der 90er Jahre geändert. Seitdem ist es zu einer Hochphase in der Marsforschung gekommen. Gleich zwei Rover der NASA fahren über die Planetenoberfläche. Opportunity seit 2004, Curiosity seit 2012. Beide suchen nach geologischen Umgebungen, in denen potenziell Leben möglich ist. Außerdem ist seit Ende November 2018 die Landesonde InSight auf dem Planeten aktiv, die unter anderem Temperatur- und Wärmeleitfähigkeit des Bodens misst. Und vier Sonden umkreisen den roten Planeten. Drei davon gehören der NASA. MARVIN untersucht seit 2014 die Atmosphäre des Mars und Mars Odyssey übermittelt die dabei gewonnenen Daten. Ein anderer heißt Mars Reconnaissance Orbiter, der eine extrem hochauflösende Kamera an Bord hat, die High-Rise-Kamera, die Bilder bis zu 25 cm pro Bildpunkt macht, allerdings nur über insgesamt einige Prozent der Marsoberfläche. Und die von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA betriebene Sonde Mars Express umkreist den roten Planeten. Sie kann den Mars flächendeckend fotografieren und so eine globale Übersicht über die Planetengeologie liefern. Aus der Vogelperspektive zeigt die Kamera den Boden des Kraters Neukomm. Wie Wunden klaffen zwei flache, aber großflächige Vertiefungen in seiner Ebene. Und an einer Stelle ist der Kraterboden nicht glatt, sondern wellig. Vor allem aber ist er hier tiefschwarz. Stephanie Musiol. Wenn man näher ranzoomt, kann man sehen, dass es sich dort um einzelne dunkle Dünen handelt, um Sanddünen. Und warum haben die jetzt eine dunkle Farbe? Das ist ganz einfach, weil die eben aus verwitterten Vulkangesteinen bestehen. Also dieser Sand und diese kleinen Körnchen, die der Wind dort in den Krater hineingetragen hat, bestehen aus vulkanischem Material, was eine dunkle Farbe hat. Die Sonde Mars Express fliegt weiter. Überquert noch einmal Mars Wallis, das rund 1000 Kilometer lange und tiefe Tal, das sich durch den Marsboden frisst. Auf den Hochebenen um das Tal herum gibt es ausgedehnte und flache Regionen. Sie münden beidseitig in Hängen, die steil zum Flusstal abfallen. Das ist der Flusslauf. Ja, und wir landen sozusagen auf dem südlichen Plateau, wo hier auch einige Zuflusstäler mit reingehen. Denn Mars Wallis ist eine mögliche Landestelle für den europäischen ExoMars-Rover, erzählt Christoph Groß. Mitte 2020 soll der zum Mars starten und schließlich auf der Planetenoberfläche landen. Die Karten, die das Landegebiet abbilden, haben die Forscher anhand der Fotos von Mars Express erstellt. Auch der Landebereich ist darauf eingezeichnet. Christoph Groß zeigt auf eine Karte, auf der die Stelle in elliptischer Form markiert ist. Im besten Fall landet man genau in der Mitte einer solchen Ellipse. Aber da gibt es so viele Faktoren, die darauf wirken. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Höhenwinde haben beim Eintritt der Sonde, dann kann es sein, dass wir da etwas verdriften und eben die Sonde dann weiter nördlich oder weiter südlich landet. Aber zu 99,9% landet man auf jeden Fall innerhalb dieser Ellipse. Da die ausgewählte Region sehr eben ist, sind die Chancen gut, dass die Sonde sicher landet. Auch aus wissenschaftlicher Sicht ist das Gebiet interessant, denn der ExoMars-Rover wird nach möglichen Lebensspuren auf dem Planeten suchen und die Region im Mars-Wallis ist dafür gut geeignet. Schließlich konnten die Forscher hier anhand der Bilder Tonmineralien nachweisen, sagt Christoph Groß. Durch die große Menge an Tonen ist über lange Zeit auch Wasser dort gewesen. Und je länger das Wasser an der Oberfläche war oder auch auf das Gestein gewirkt hat, desto länger hatte Leben möglicherweise Zeit, sich dort zu entwickeln. Professor Dirk Schulze-Markuch von der Technischen Universität Berlin befürwortet es daher auch, jetzt nach Leben auf dem roten Planeten zu suchen. Schließlich hat der Rover Curiosity bereits organisches Material auf dem Mars nachgewiesen, sagt der Professor für Astrobiologie. Wenn wir Leben dort finden, was ich glaube, dass es dort existiert, es ist mikrobiell. Der Unterschied ist dann noch, ob das mit dem Leben auf der Erde verwandt ist, also ob da ein Austausch zum Beispiel vor 4 Milliarden Jahren stattgefunden hat zwischen Mars und Erde. Beide Planeten waren habitabel, im Prinzip von einem Ozean zum anderen. Oder ob das Leben unabhängig auf dem Mars entstanden ist, von der Erde. Wenn das zweite der Fall wäre, eine unabhängige Genese, das wäre total faszinierend, weil wir dann auch davon ausgehen würden, dass es Leben sehr häufig im Universum oder auch in unserer Galaxie gibt. Die Sonde Mars Express kreist derweil weiter um den roten Planeten und fotografiert seine Oberfläche. Sie liefert so auch in den kommenden Jahren Bilder, die Flusstäler, Berge und Krater auf dem Mars in bisher nicht gekannter Weise zeigen und die unser Wissen vom Mars vervollständigen. Es sind Daten, die künftig auch dabei helfen werden, möglichst erfolgreiche Missionen zum roten Planeten zu starten. Mars-Mission. Die Erforschung des roten Planeten. Sie hörten eine weitere Episode des Podcasts von Radio Wissen. Autor Thomas Giet. Regie Martin Trauner. Es sprachen Katja Amberger und Andreas Neumann. Ton und Technik Lydia Schön-Krimmer. Redaktion Iska Schregelmann.